Ein älterer Freund, den ich noch aus gemeinsamen Emigrantenzeiten in Prag kannte, stellte für die BBC kleine Redaktionsgruppen zusammen. Und eine von diesen sollte von Palästina aus und im Auftrag der englischen Armee, des dortigen Ostkommandos, arbeiten. Und dieser Freund forderte mich zur Mitarbeit auf. Aber wenn ich mit nach Palästina gegangen wäre, hätte meine Frau allein in England zurückbleiben müssen. Und so verzichtete ich dann auf den Nahen Orient und arbeitete für BBC in der Londoner Zentrale und zunächst für einen Nachrichtendienst und für deutschsprachige Publikationen in New York.